Cosa Nostra, nicht mehr unantastbar. 1957 kam es auf einem großen Anwesen in Apalachin im Hinterland von New York zu einem spektakulären Vorfall, als die Staatspolizei in eine Versammlung von etwa 100 Mafiabossen stolperte. 60 Männer wurden in Gewahrsam genommen, und das FBI musste endlich zugeben, dass die Mafia tatsächlich mehr war als ein romantischer Mythos. Im Anschluss wurde Vito Genovese, Oberhaupt der New Yorker Familie, die seinen Namen trug, 1959 wegen Rauschgifthandels zu 15 Jahren Haft verurteilt. Es war der erste größere Schlag gegen einen amerikanischen Boss in den 1,5 Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 1961 wurde John F. Kennedy Präsident und sein Bruder Bobby Justizminister. Im Wesentlichen der führende Rechtsberater der Regierung und der oberste Polizeibeamte. Die Bekämpfung des organisierten Verbrechens war ein Kernpunkt seines Programms. Das intensive Interesse der Politik und der Medien an der Mafia zu Beginn der 60er Jahre hatte einen seltsamen Nebeneffekt. Es veränderte den Namen der Mafia. 1962 hatte Joe Valachi, ein Soldat des Genovese-Clans, fälschlicherweise den Verdacht, dass er auf Befehl seines Bosses getötet werden sollte, und erschlug im Gefängnis einen unschuldigen Mann. Daraufhin fasste er den Entschluss, dem FBI von der Mafia zu erzählen, von ihren Initiationsritualen und ihrer Struktur, wie er sie von seiner relativen Randposition aussah. Valachi, der kein Italienisch sprach, hatte gehört, wie andere Mitglieder der Bruderschaft von Cosa Nostra, unserer Sache, redeten. Valachi hielt diesen vagen Begriff für den offiziellen Namen der Mafia, Cosa Nostra. Das FBI übernahm den Begriff. Und sobald Valachis Aussage 1963 an die Öffentlichkeit kam, sprachen auch die amerikanischen Mafiosi selbst von Cosa Nostra.